glaube, Mies ist immer noch in Hypnose. Danke, 30 Kugeln Eis dürften fürs Erste reichen. Du bist ein Schatz. Die Kiste mit den Schokopralinen wäre übrigens nicht nötig gewesen, aber wo sie schon mal da sind. Und dieser Kaviar. Hypnose ist so fein. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass du mal erwachst. Die Hypnose ist vorbei. Aufwachen. Was ist passiert? Hab ich dich etwa hypnotisiert? Ja, du hast mich hypnotisiert. Und ich, bedauernswerter, musste dir die ganze Zeit die Füße lecken und den Rücken kraulen. Das klingt klasse. Erzähl weiter. Und dann musste ich dir sündhaft teure Süßigkeiten kaufen. Und ja, da steht ja auch der Kaviar. Und die Schokopralinen. Oh, das ist ja meine Lieblingssorte. Moment, lecker. Momentchen mal. Na, auch was? Wenn ich hypnotisiert war, diese Sachen habe ich gekauft. Was? Also gehören sie auch mir. Ach, Manu.